denke ich an die Zeit. Ja, aber jetzt kommen ja eigentlich genau die anderen lokalbezogenen Details. Auf jeden Fall, es gab also einen Vortrag von Fräulein Maria Karow, sie ist hier in der Mitte zu sehen, aus Stargard über das Thema Südwestafrika und die deutsche Frau im Clubsaal am 28. November 1910. Diese Frau hat offenbar so viel Charisma gehabt in ihrem Vortrag, dass sie spontan alle anwesenden Frauen bereit erklärten, eine Ortsgruppe Hamm zu gründen. Der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft selbst wurde 1907 gegründet und schloss sich 1908 an die Gesellschaft an. Und satzungsgemäß bestand die Aufgabe darin, in den deutschen Kolonien deutschen Familiengeist und deutsche Art zu pflegen. Der Frauenbund unterstützte und prüfte weibliche Hilfskräfte bei der Übersiedlung nach Deutsch-Südwestafrika. Ein wesentliches Motiv war die Erhöhung des Anteils deutscher Frauen in den Kolonien zur Vermeidung von Mischehen und Mischlingskindern, in Anführungszeichen, bei den deutschen Kolonialisten und zwischen deutschen Kolonialisten und afrikanischen Frauen. Die Referentin selber ist geboren 1879 und ist eine Pastorentochter und lebte von 1905 bis 1909 bei Okambay in Deutsch-Südwestafrika. Sie hat sich mit großem Eifer als Mitglied des Kolonialen Frauenverbundes der Öffentlichkeitsarbeit zugewendet und war Mitarbeiterin der Zeitschrift Kolonie und Heimat. Bei der Gründungsveranstaltung wurden, das ist dann auch ganz typisch für diese Zeit, Frau Justizrat Funke als Vorsitzende und Frau Hüttendirektor Wiethaus als Vorsitzende gewählt. Beide Frauen haben sozusagen keine eigenen Vornamen. Also bei Justizrat Funke weiß ich wenigstens, dass sie Ellen mit Vornamen hieß und geborene Heinzmann war und also auch aus einer gehobenen Familie stammte. Der Frauenbund selbst wird seit 1927 von Frau Senatspräsidentin Seibert als Vorsitzende geführt. Ihr Mann war Senatspräsident am Oberlandesgericht Hamm. Ja, aufgrund der fehlenden Meldeüberlieferung kriegt man auch noch nicht mal die Vornamen der Frauen aus. Das ist eigentlich ein Jammer, ist das. Gut, auf jeden Fall auch die Hammer Ortsgruppe organisierte auch Vortragsabende. Und ich stelle jetzt eine besondere Form vor, und zwar in Form eines Kolonial-Tee-Abends. Also man merkt schon einen Unterschied, ob das eine Männerveranstaltung oder eine Frauenveranstaltung ist. Die Veranstaltung bestand aus zwei Teilen, einem musikalischen Teil mit Gesang und Geigenmusik und einem Vortragsteil. Ich zitiere jetzt aus dem Westfälischen Anzeiger, dieser Teeabend fand am 7. März 1914 statt. Man saß im freundlich dekorierten Saale des Hotels Feldhaus an blumengeschmückten Tischen, ließ sich von zarter Mädchenhand gereichten Tee munden und folgte mit großem Genuss den reichen Darbietungen, die das Programm bot. Im zweiten Teil hielt Margarete von Eckenbrecher Braunschweig einen Vortrag zum Thema Südwestafrika, Land und Leute, Erwerbsmöglichkeiten der Frau. Die Referentin hatte als deutsche Farmersfrau den Herero-Aufstand in Anführungszeichen mit durchgemacht und wollte anschließend dauernd nach Windhoek übersiedeln. Und der Bericht endet damit: der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft darf auf die glänzend gelungene Veranstaltung mit hoher Befriedigung zurückblicken. Den Mitwirkenden sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt, wobei die kleinen Negerknaben, die durch den Verkauf von Ansichtskarten an ihrem Teil der Kolonialsache dienten, nicht vergessen sein sollten. Das ist für mich der erste Hinweis, dass auch Kinder aus Afrika in Hamm da waren und sozusagen diese dienende Funktion wahrgenommen haben. Sonst gibt es so gut wie gar keine Hinweise darauf, dass sozusagen da auch Menschen hierher geholt worden sind. Deswegen fand ich diese kleine Bemerkung am Rande, ist eigentlich für mich sehr wichtig, da auch noch weiter nachzugehen. Im Ersten Weltkrieg wurde vom Reichsminister des Innern zu einer Kolonialkriegerspende aufgerufen. Dazu sollten beispielsweise am 17. und 18. August 1918 Opfertage durchgeführt werden. Sie sehen hier Werbematerial für diese Kolonialkriegerspendenaktion. Für die Stadt Hamm gibt es aufgrund der, dadurch, dass das historische Archiv hier leider verloren ist, keine Überlieferung dazu, aber im Archiv Hessen befindet sich in der Akte Liebesgaben, Sammlungen und Rotes Kreuz aus der Zeit des Ersten Weltkrieges ein entsprechender Vorgang. Die Aufforderung fand in Hessen überhaupt keine Resonanz. Als der Amtsbürgermeister aufgefordert wurde, die Gemeinde sollte doch spenden, vermerkte er nur, diesseits können mangels verfügbarer Mittel Beträge nicht gezahlt werden und der ganze Vorgang wurde ad acta gelegt. Nur nicht mal die Plakate wurden ausgehängt, geschweige denn irgendetwas veranlasst. Das zeigt aber auch, wie unterschiedlich, also das ist auch noch so ein Aspekt, der untersucht werden kann, was ist Hamm, was ist in den ländlichen Gebieten, die ja gerade dabei sind, sich zu entwickeln. Nach Ende des Ersten Weltkrieges kam es nach Aufforderung der Deutschen Kolonialgesellschaft am 24. Februar 1919 auch hier in Hamm, also im Lutherhaussaal, Sie sehen hier das Lutherhaus rechts, zu einer Protestversammlung gegen den Raub der deutschen Kolonien. Es wurde versucht, mit dieser Protestaktion, dass der Verzicht auf die deutschen Kolonien im Friedensvertrag von Versailles noch verhindert werden kann. Das also war eine Initiative der Gesellschaft, die eben auf lokaler Ebene gewisse, also praktisch diese Protestversammlung initiiert hat. Ich möchte eben bei der Hammer Versammlung, die übrigens sehr, sehr gut besucht war, wurde am Ende eine Entschließung formuliert und die lese ich ganz gerne vor. Das gesamte deutsche Volk fordert die Rückgabe seiner Kolonien als ein unentreißbares Recht. Nie und nimmer kann Deutschland um dieses Recht gebracht werden. Vier Punkte, die dieses belegen. Erstens, Deutschland hat seine Schutzgebiete durchweg auf friedlichem Wege in völkerrechtlich unanfechtbarer Weise erworben. Zweitens, Deutschland hat gerecht und fürsorglich die Interessen der eingeborenen Bevölkerung wahrgenommen und mit wachsendem Erfolge ihren wirtschaftlichen und sittlichen Aufstieg gefördert. Drittens, Deutschland kann den Besitz seiner Kolonien wirtschaftlich nicht entbehren. Sie sind bestimmt in steigendem Maße dem Mutterlande die Versorgung mit dringend notwendigen Rohstoffen, seinem Handel und Gewerbeabsatzmärkte, seiner überschüssigen Volkskraft Siedlungsland, seinem Unternehmensgeist Wirkungsfelder zu sichern. Viertens, Deutschland hat als großer Kulturstaat den moralischen Anspruch, an seinem Teile auch weiterhin an der weltgeschichtlichen Aufgabe der friedlichen Erschließung unentwickelter Länder und Hebung ihrer Bevölkerung mitzuwirken. Über 1000 im Lutherhaus anwesende Männer und Frauen aller Parteien erheben feierlich Protest gegen die Absicht feindlicher Mächte, Deutschland seiner Kolonien zu berauben. Diese Einstellung, die zieht sich in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, war diese noch völlig präsent, bei den Personen, die eben aktiv in diesen Gesellschaften oder Vereinen tätig waren. Das Engagement beider Ortsgruppen ging auch in den 1920er und 30er Jahren weiter. Sie gingen 1936 im Ortsverband des neu gegründeten, Reichskolonialbundes auf. Ortsverbandsleiter wurde Rechtsanwalt Dr. Franz Kaiser. Wie genau dieser Prozess ablief, lässt sich aufgrund fehlender Quellen leider nicht ermitteln. Der Reichskolonialbund stand unter der Führung des Generals Ritter von Epp. Jetzt ist das ja in der Ankündigung auch erwähnt worden und das platziere ich jetzt hier an dieser Stelle. Im April 1933 hat die Gemeinde Pelkum den Generalritter Franz von Epp als, und zwar nicht aufgrund jetzt dieser Verquickung mit dem Reichskolonialbund, sondern die Pelkum nahm eben den Franz von Epp als Befreier der Gemeinde vom kommunistischen Terror in Ehrerbietung und Dankbarkeit haben sie eben das Ehrenbürgerrecht verliehen. Am 15. April 1933. Durch eine Anordnung am 6. September 1938 wurde der Abschnitt der ehemaligen Reichsstraße 61, also der heutigen Kammerner Straße, vom Marktplatz Bischofshöfen bis zum Bahnhof Pelkum in Ritter-von-Epp-Straße umbenannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es also eine Generalverfügung und es gibt eine Meldung des Amtsbürgermeisters des Amtes Pelkum, dass zum 19. Juni, also 1945, alle Namen von Straßen und Plätzen in den Gemeinden des Amtes Pelkum, die an das Hitlerregime erinnerten, wieder in der Regel zurückbenannt worden wurden. Einige wenigen erhielten einen ganz anderen Namen. Und die Aberkennung der Ehrenbürgerrechte wurden erst in der Sitzung am 15. April 1946 vollzogen. Jetzt wieder zurück in die Zeit des Nationalsozialismus. Um weitere Kreise für den kolonialen Gedanken zu fassen und um die Arbeit des Reichskolonialbundes zu erleichtern, gab es eine Initiative in Hamm. Und die führte dazu, dass aus dieser einen Ortsgruppe 1942 fünf Ortsverbände entstanden sind, die offenbar auch sehr aktiv waren. Außer diesem Reichskolonialbund, gerade mal gucken, genau, gab es auch eine Ortsgruppe des Vereins Deutscher Kolonialtruppen. Darauf bin ich gestoßen in einem Artikel über die Eröffnung dieser großen Kolonialausstellung in dem Stadtgarten. Das ist hier rechts zu sehen, diese Gaststätte. Das war lange Zeit die Endstation der Straßenbahn einer Ostenallee. Und diese Ortsgruppe richtete im Juni 1933 eben diese große Kolonialausstellung aus. Das heißt, sie zeigte eine tropische Schau aus den deutschen Kolonien in Afrika und in Asien. Und Ziel dieser Ausstellung war, weite Kreise der Bevölkerung auf die Bedeutung der deutschen Kolonien aufmerksam zu machen. Ich möchte aus der Gästeliste zur Eröffnung zitieren, weil das finde ich schon nicht ganz unwichtig. Unter den Ehrengästen bemerkte man unter anderem den Polizeidirektor Major Mählich, Oberleutnant Haug als Vertreter des Polizeikommandeurs, SS-Scharführer Knegel als Vertreter des SS-Sturmführers. Weiterhin waren Vertreter der Deutschen Kolonialgesellschaft, des Frauenbundes, der Kolonialjugend, des Bundes Königin Luise, des Stahlhelmes und andere anwesend. Die Ehrenwache hielten die Mitglieder der Ortsgruppe der Kolonialtruppen, die Feldschaft Ritter von Epp, des Bundes Deutscher Kolonialjugend und die Mädchengruppe des Kolonialfrauenvereins. Also werden also auch Vereine und Gruppen genannt, die vorher noch gar nicht so aufgetaucht sind. In der Zeit des Nationalsozialismus gab es verschiedene Bestrebungen des Kolonialrevisionismus, das haben Sie gerade, habe ich zitiert, mit dem Ziel, Kolonien in Übersee zurückzuerlangen. Der koloniale Revisionismus fand in Hamm offenbar einige Anhängerinnen und Anhänger. Es wurde aber auch versucht, gerade in der Zeit, das ist allerdings ist es auch schon etwas, was in den 20er Jahren entsteht, aber natürlich verstärkt wurde in den 30er Jahren, diese Idee in die Schulen hineinzutragen. Ich mache jetzt ein Beispiel. Sie sehen jetzt hier das Realgymnasium Hamm. Und da habe ich mir mal die Jahresberichte der Schule angeguckt und fand einen Hinweis darauf, dass beispielsweise, also im Jahresbericht 1933-34, dass Aufsätze geschrieben wurden zum Thema, hat die Kolonialausstellung in Hamm meinen Erwartungen entsprochen? Und gleichzeitig, das fand ich nämlich auch sehr interessant, ist ein Verein für das Deutschtum im Auslande bei dieser Schule im Schuljahr, also 27-28, gegründet worden. Da gibt es also in den Folgeberichten auch immer Berichte über die Aktivitäten dieses anderen Vereins. Beispielsweise wurde auch ein Vortrag des Freiherrn von Trotha über das ehemalige Deutsch-Südwestafrika durchgeführt. Inwieweit jetzt dieser Freiherr von Trotha mit dem General Lothar von Trotha verwandt war, der eben, der ist 1920 verstorben, also der kann nicht der Referent gewesen sein, der beispielsweise ja diesen Vernichtungsbefehl als Grundlage des Völkermords an den Hereros und Namas in Südwestafrika ja getan hat. Und last not least möchte ich, weil das ergänzt das auch, noch, wir haben hier ein Foto von dem Kolonialfest am 16. November 1935 im Kurhaus. Und da steht in der Bildunterschrift, dass vornehmlich in den Schulen genau der Verein für das Deutschtum im Ausland eben diese koloniale, diesen Gedanken und mit allen Folgen ja aufrechterhalten hat und sehr, sehr, sehr, also offensiv auch dort weitergegeben hat. Ja, das ist so das, was ich jetzt für heute feststellen konnte. Und hier ist noch ein Beispiel eines Schulbuches. Wir haben ja eine kleine Sammlung von verschiedenen Hammer Schulen mit Unterrichtsmaterialien und darunter gibt es zwei Ausgaben: Deutschtum im Ausland und in den Kolonien. Das ist jetzt hier das Lesebuch für die höheren Schulen für das 9. und 10. Schuljahr und Sie können es wahrscheinlich besser lesen als ich jetzt hier auf dem kleinen Monitor. Da hat man so einen kleinen Überblick dessen, welche Themen behandelt worden sind in den Schulen. Und wenn ich jetzt wiederum das aus diesen Jahresberichten das Realgymnasium sehe, finde ich viele Aufsatzthemen und Unterrichtsthemen genau in diesem Lesebuch wieder. Also das ist so ein Bereich, den man wirklich gut aufarbeiten könnte. Und wir haben ja auch einige Schularchive, wo man also auch mal gucken kann, inwieweit ist dieser Gedanke des Kolonialismus und der Umgang eben mit anderen Menschen und Ländern und den Ressourcen, inwieweit ist das da also auch richtig vermittelt worden, erzieherisch vermittelt worden. Und der Cut bildet ja der Zweite Weltkrieg. Danach ist das offiziell also nicht mehr zu finden, aber es ist natürlich noch in den Köpfen der Menschen drin. Und das ist auch etwas, wo ich auch jedem anregen kann. Ja, vielleicht gibt es jemand hier in unserem Zuhörerkreis, der Interesse hätte mal, also auch, ja, wie geht es nach 45 weiter und vor allem auch einzelne Aspekte, die jetzt natürlich davor waren. Wie findet sich das wieder und wie geht es weiter? Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.